Hier ist Pamela Chance von Move Personal Training. Ich bin Personal Trainer in Bremen und möchte heute etwas erzählen über die Abhängigkeit von Zucker. In meinem Personal Training für Abnehmen in Bremen kommen immer wieder Klienten zu mir mit der Zielsetzung Gewichtsreduktion. In der Ernährungsberatung beim Abnehmen kann ich immer wieder feststellen, in den Ernährungsanalysen, dass der Zuckerkonsum meiner Klienten enorm hoch ist. Offensichtlich ist die Aufnahme von Zucker über Getränke, Schokolade, Süßigkeiten und Kuchen. Oft wird aber Zucker zu sich genommen, ohne es zu wissen. Also im Prinzip versteckt in einigen Lebensmitteln. Die Folge ist Müdigkeit, und Energiemangel. Der Blutzuckerspiegel steigt und fällt relativ schnell wieder. Dadurch entsteht quasi ein Zwang, noch mehr Zucker zu sich zu nehmen, um die Unterzuckerung zu kompensieren. Was für ein Teufelskreis. Leider macht die Aufnahme von Einfachzucker Appetit auf noch mehr Zucker. Das liegt daran, dass der Blutzuckerspiegel nach Aufnahme von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln schnell in die Höhe geht, um nach der Insulinausschüttung wieder zu fallen. Ein niedriger Blutzuckerspiegel lässt uns unkonzentriert, weniger leistungsfähig und hungrig werden. Die Folge ist der Griff zu mehr süßen Sünden, welches fälschlicherweise auch noch als Nervennahrung bezeichnet wird. Es entsteht eine Abhängigkeit, die der eines Alkoholikers oder jemand, der Kokain zu sich nimmt, sehr ähnlich ist. Der Zucker versteckt sich in vielen Lebensmitteln, zum Beispiel in Fertiggerichten, sogar auch in Leitprodukten als Geschmacksverstärker. In den Lebensmitteln, bei denen mit 40% weniger Fett geworben wird, wird das Fett häufig durch Zucker ausgetauscht. Ein Blick auf die Inhaltsangaben der Packung verschafft Klarheit darüber. In unserer Ernährungsberatung in Bremen mit Move Personal Training helfen wir Ihnen, mit unserem ganzheitlichen Konzept diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Wir beginnen den Entzug mit der Aufnahme von langkettigen Kohlenhydraten, die langsamer ins Blut abgegeben werden, zum Beispiel in Form von Obst, und den Ersatz von zuckerhaltigen Getränken durch Wasser und selbstgemachten Schorlen. Im Verhältnis Wasser zur Schorle 3:1. Die Entwöhnung von dem Zucker sollte langsam geschehen, da Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten auftreten können. Nach diesem Entzug lässt der Appetit auf Zucker wieder nach. Nach dieser Ernährungsumstellung sollte auch darauf geachtet werden, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt und nicht sprunghaft steigt und fällt, um einen Rückfall zu vermeiden. Und dazu sollten die 3 Mahlzeiten eingehalten werden aus ballaststoffreichen Lebensmitteln. Werden diese Empfehlungen eingehalten, dann kann es schon sehr leicht zu einer Gewichtsreduktion kommen. Das war's für heute mit Zucker macht abhängig. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei dem nächsten Thema. Ciao, ciao und lasst das Zuckeressen sein.